نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, wir machen weiter bi'idnihi ta'ala mit der Erklärung von Riyad al-Salihin, und wir sind barakallahu fikum bei Kapitel 27. Es bleiben noch zwei oder drei Hadithe, und dann kommen wir mit diesem Kapitel zu Ende. Aber diese Hadithe sind sehr wichtig, und unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه, وإذا دعاك فأجبه, وإذا استنصحك فانصح له, وإذا عطس فحمد الله فشمته, وإذا مرض فعده, وإذا مات فاتبعه. حق المسلم على المسلم ليس فقط في هذه الخمسة أو في هذه الست, وإنما هناك حقوق كثيرة للمسلم على المسلم, ولكن هذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أهمها, يعني من أهم حقوق المسلم على المسلم هذه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم فقط هذه الخمسة, وإنما قال حق المسلم على المسلم, وذكر الشيء لا ينفي غيره, يعني ما ينفي الحقوق الأخرى. الأمر الأول أن للمسلم على المسلم حق. ما معنى الحق؟ الحق هو الأمر الذي يجب أن يأتي به المسلم, فإذا لم يأتي به المسلم, يعني واجب المسلم على المسلم, إذا لم يأتي به إما عصى الله أو أتى بشيء مكروه. قد يكون الأمر يعني واجبا وقد يكون مستحبا, قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا ويسمى حقا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال حق المسلم على المسلم خمس, وفي الرواية الأخرى ست, مرة خمس مرة ست, وهذا لبيان أن الحقوق كثيرة, ولكن هنا مثال ونمثال. قال رد السلام, وفي الرواية الأخرى إذا لقيته فسلم عليه. إذن حق المسلم على المسلم أن يبتدئ السلام وأن يرد السلام إذا سلم عليه, فابتداء السلام سنة مؤكدة إلا إذا كان الحامل على عدم السلام الهجر, والهجر يكون في ثلاثة أيام, وأما أن يكون أكثر من ذلك فهذا أيضا يصح, ولكن لبعض الناس وليس لكل الناس. والسلام إذا سلم المسلم على المسلم الواجب أن يرد السلام، وابتداء السلام انتبه يكون من الصغير على الكبير، ومن الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي. وصيغة السلام السلام عليكم، أو السلام عليك، أو أن يزيد السلام عليكم ورحمة الله ويزيد وبركاته، ويجاب به عليكم السلام، لأنه إذا حييتم بتحية فردوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فيرد هذه التحية وهي السلام. وابتداء السلام سنة ورده فرض على من قصد به، يعني لو واحد قال لك السلام عليك يا فلان، فرد السلام فرض لأنه قصدك عليك. أما إذا قال دخل الإنسان وقال السلام عليكم، فرد السلام هنا كفاية، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والسلام حسنة، فمن قال السلام عليك فله 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30. سبحان الله. ويا أخوة، لو قيل لأحد إذا كل ما لقيت فلان وسلمت عليه ستأخذ 10 دراهم، فسيسلم عليه 1000 مرة. فسبحان الله، في كل السلام عليكم 10 حسنات من عندي، أو 10 حسنات من عند الله سبحانه وتعالى. وأما المشرك والملحد والنصراني واليهودي لا يبدأ بالسلام. وزاد أهل العلم المبتدع في دين الله والقائم على المعصية الذي لا يستحي من الله حال قيامه للمعصية فلا يسلم عليه، وهذا من باب الزجر والهجر والوقاية. فأما إذا التقيت بكافر أو نصراني أو يهودي إلى غير ذلك، فقل له أهلا ومرحبا، أو مرحبا بك فلا بأس. وإذا سلم هو عليك فقل عليك، أما إذا شككت، أما إذا قال السلام عليك وفهمت أنه قال السلام، فلا بأس أن تقول وعليكم السلام، لا بأس أن تقول عليكم السلام. لأن اليهود كانوا يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا السلام عليكم، يعني الموت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا لقوكم قالوا السلام عليكم، فقولوا عليكم. أما إذا ما كان يقول السلام عليك قل السلام، فلا بأس أن تحييه بنفسه، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا قال السلام عليكم فقولوا عليكم السلام. وأما أهل المعاصي، انتبهوا الآن، وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فيهجروا ولا يسلم عليهم، أما إذا كان ما في ذلك فائدة فبالعكس ينصحوا أفضل. والدليل على هذا يا أخوة هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره للصحابة بهجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم ولم يكلمه، فذاك الهجر إذا كان فيه وقاية ونفع للمسلمين فنعم، أما ما فيه فلا. هذا هو الحق الأول. وأما في صلاة الجمعة إذا دخل المسجد وسلم المسلم فما ترد بصوت عالي وتسكت، لأنه رد السلام فرض للكفاية وليس للكل. والصحيح أنه إذا دخل المسجد يوم الجمعة فإنه لا يرفع صوته السلام، لأنه إلقاء السلام سنة مؤكدة، وعن بعض أهل العلم واجب. بارك الله فيكم. Wir nehmen dieses Hadith stückweise, die beiden Hadithe hier. Hadith 200, bei euch 238, bei mir 243. Und zwar, Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Muslim hat einem anderen Muslim gegenüber fünf Pflichten. Fünf Pflichten. Das sind die Erwiderung seines, ihn zu besuchen, wenn er krank ist, sein Begräbnis zu begleiten, Janaz, seine Einladung anzunehmen und beim Niesen, wenn er Alhamdulillah, beim Niesen, wenn er Alhamdulillah sagt, sollte man Yirhamukallah sagen, das heißt Tashmitu al-Atus. Bittgebet für ihn zu machen, wenn er niest. Nach einer anderen Version bei Muslim, die erste Version ist bei Bukhari Muslim, nach der anderen Version bei Muslim, der Prophet sagte, Pflichten eines Muslims gegenüber seinem Bruder sind sechs, nicht fünf, sechs. Er sagt, wenn du ihn triffst, grüße ihn. Wenn er dich einlädt, sollst du seine Einladung annehmen. Wenn er dich um Rat bittet, rate ihm aufrichtig. Wenn er niest und Allah mit den Worten Alhamdulillah lobt, dann antworte ihm, Yarhamukallah. Wenn er krank ist, besuche ihn. Und wenn er gestorben ist, folge er seinem Begräbniszug. Das würde Janaza. In diesen beiden Versionen vom Hadith, man merkt einmal fünf, einmal sechs Pflichten. Das heißt, es sind nicht nur diese fünf oder sechs, sondern die Pflichten eines Muslims, die sind mehr. Aber eher, die sind wichtig, weil diese Sachen äußerlich sind, scheinbar sind. Deshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese fünf oder sechs Pflichten zusammen verfasst in einem Hadith, sallallahu alaihi wasallam. Aber die Pflichten eines Muslims gegenüber seinem Bruder, die sind sehr viel. Aber die sind wichtig hier. Und wenn er sagt, dass Haqqul Muslim, Pflicht eines Muslims, diese Verpflichtung könnte Pflicht, das wird sein und könnte empfehlenswert sein. Weil das auch eine Pflicht ist, aber nicht in der, sozusagen, in der Stufe, eine Verpflichtung, wenn du das nicht machst, dann hast du eine Sünde begangen. Die Verpflichtung ist allgemein Al-Fard oder Al-Wajib. Wenn du das machst, dann bekommst du Lohn. Wenn du das nicht machst, dann begehst du so eine Sünde und du bekommst dafür Sünde geschrieben. Deshalb muss man hier aufpassen. Das gilt um das oder um das andere. Und hier sagte der Prophet Muhammad Sallam das Erste. Die erste Pflicht ist, wenn du deinen Bruder triffst, dann sollst du Salam alaikum sagen. Ja. Dann sollst du Salam alaikum sagen. Aber dies muss man erklären, was damit gemeint wird. Was damit gemeint wird. Das heißt, Assalamu alaikum zu sagen, ist eine sichere Sunna. Sichere Sunna. Und wa alaikum assalam zu erwidern, ist eine Pflicht, wenn jemand dich direkt anspricht und sagt Salam alaikum. Aber wenn du in einer Gruppe bist und eine Person kommt und sagt Salam alaikum, dann brauchst du nicht unbedingt auch zu erwidern. Sondern einer, wenn einer erwidert von der ganzen Gruppe, ist es genug dann. Das heißt, sind wir eine Gruppe, jetzt wir sind eine Gruppe, kommt eine Person, sagt Salam alaikum. Nur einer von uns sagt, alaikum salam, ist genug. Aber wenn jemand, wenn du allein bist zum Beispiel, jemand kommt und sagt, Salam alaikum, der meint dich, es gibt keine zweite Person, dann bist du verpflichtet zu erwidern. Deshalb sagen die Gelehrten, dass man Salam gibt, ist Pflicht, aber diese Verpflichtung ist nicht von der acht Verpflichtung, die Fard ist. Aber zu erwidern schon, wenn du einzeln bist. Wenn aber in der Gruppe, dann ist es genug, dass eine Person das erwidert. Und Barakallahu fikum, es gibt Regeln bei uns im Islam, wie du das machst. Der Jüngere gibt den Älteren As-Salam. Was auf den Jüngere? Dem Älteren. Dann, der geht oder läuft, gibt demjenigen, der im Sitzen ist, As-Salam. Derjenige, der fährt oder auf Reittier ist und jemand läuft, derjenige, der im Pferd oder auf dem Reittier, er gibt Salam. Und man sagt Assalamu alaikum oder Alaika. Wenn eine Person ist, dann sagst du Alaika. Wenn Frau Alaiki, wenn zwei Personen Alaikuma, das hat mit der arabischen Sprache zu tun. Und du kannst sagen Assalamu alaikum allgemein. Und du kannst weitermachen. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Weil, wenn du sagst Assalamu alaikum, bekommst du 10 Hasana. Wa rahmatullah 20. Wa barakatuh 30. Und die Erwiderung ist wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam. Und da bekommt man dafür Lohn. Aber heutzutage merkt man, einige Leute sagen Assalamu alaikum, der sagt Salam. Das ist falsch. Wa alaikum Salam, sagt man. Wenn aber wenn du jemanden triffst, der nicht Muslim ist, dann fängst du nicht mit Assalamu alaikum an. Weil der Prophet sagte, ihr dürft die nicht anfangen mit Assalam. Aber wenn nicht Muslim dir sagt, wirklich Assalamu alaikum, und du bist sicher, dass er sagt Assalamu alaikum und sagt Friede sei mit dir, sagst du Alaikum Assalam, kein Problem. Damals die Juden kamen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie haben ihm gesagt Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Und Assalamu alaikum. Das ist Tod für dich. Und Assalam bedeutet Tod. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn die Juden Assalamu alaikum sagen, dann sagt ihr nur Wa alaikum. Wa alaikum. Aber wenn du sicher bist, dass sie sagen Assalamu alaikum, dann kannst du sagen Wa alaikum assalam, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt Wa idha huyitum bi tahiyya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wenn jemand euch begrüßt, das ist in Surah An-Nisa, 86, wenn jemand euch begrüßt, dann begrüßt besser zurück, erwidert mit besseren Gruß oder gleich. Deshalb, wenn man sagt Assalamu alaikum, sagst du alaikum assalam und du kannst besser auch machen wa rahmatullah, jetzt Muslime. Aber wenn sie keine Muslime sind, sagen Assalamu alaikum, sagst du alaikum assalam. Du bist nicht sicher, ob sie Assalamu alaikum gesagt haben, du sagst du alaikum. Wenn du sie triffst, dann sagst du guten Tag, hallo, hi, wie du willst, kein Problem. Aber du fängst nicht mit Assalamu alaikum. Und hier, barakallahu fikum, muss man aufpassen. Die Gelehrten sagen, aufpassen. Schau mal jetzt, wenn du jemandem sagst, wenn du Salam alaikum sagst, dann gebe ich dir 10 Euro. Der wird dir 1000 Mal jeden Tag Salam alaikum sagen. Du bekommst 10 Euro. Wenn du sagst Salam alaikum, bekommst du 10 Hasanat. Wa rahmatullah 20, wa barakatuh 30. Und wenn die Person erwidert, dann bekommst du auch für ihn nochmal, weil du etwas verursacht hast, dass die Person Gutes macht, dann bekommst du 60 oder 70 Hasana. Es gibt eine Überlieferung, dass man sagt, Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Einige Gelehrten sagen, wa maghfiratuh ist nicht authentisch. Einige Gelehrten sagen, doch, das ist authentisch. Weil man besser erwidert. Und da bekommt man viel Hasana. Wen fängt man, oder mit wem fängst du nicht an, Assalamu alaikum? Erstmal die Kuffar, die Götzendiener, Juden, Christen und so weiter, sagst du nicht Salam alaikum als Erster. Dann, passt auf, dann die Leute, die Bid'a begehen und Leute, die Sünden begehen. Und diese Sünden, Die sind nicht die kleinen Sünden, sondern große Sünden oder große Bedan und die wollen keine Reue zeigen. Dann sagt man ihnen nicht auch Salam alaikum. Wenn das etwas bringt, wenn diese Leute dann sich überlegen, warum sagen mir die Leute nicht Salam alaikum? Und deshalb, Barakallahu fikum, im Islam ist die Sache so: Ein Muslim darf eigentlich seinen Bruder nicht boykottieren, mehr als 3 Tage. 3 Tage maximal und dann reden sie miteinander. Aber bei bestimmten Leuten, dann darf man mehr boykottieren. Und Beweis dafür ist in Surat Tauba. In Surat Tauba. Es gab 3 Leute, die mit dem Propheten Muhammad Sallam nicht marschiert haben zu Tabuk und sie haben keine Entschuldigung gehabt. Dann sind sie 50 Tage boykottiert von Sahaba. 50, nicht nur 3. Und deshalb nehmen die Gelehrten das, sagen ja, wenn diese Sahaba, die ehrlich waren, 50 Tage boykottiert waren, bis Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen ihre Unschuld angenommen hat, subhanahu wa ta'ala, dann was sagen wir bezüglich diesen Leuten, die wohl eher vielleicht Schlechtes tun und sowas. Denk mal zum Beispiel, du siehst eine Person, der küsst eine Frau auf der Straße und du kommst vorbei und sagst, Salamu alaikum, Achi. Diese Person soll verstehen, dass dies falsch ist, was er macht. Wenn das was bringt, und wenn einige Leute eher vielleicht schlecht sind, dann sollte man ihnen kein Salam geben, damit sie das verstehen. Aber in unserer Zeit ist das umgekehrt geworden. Die schlechten Leute sagen dir nicht mehr Salamu alaikum. Und du siehst, die Brüder sagen auch diesen Leuten, die niveaulos sind, Salamu alaikum, dann denkt er, es ist etwas geworden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Aber auch wir sagen, wenn man sagt Salamu alaikum, das wird das für Allah subhanahu wa ta'ala Friede sein mit dir. Allah subhanahu wa ta'ala, da kann man das machen. Aber allgemein noch etwas, was wichtig ist, bitte. Und zwar, wenn man am Freitag Gebet ist, im Freitag Gebet sitzt, wenn man reinkommt, dann sollte man nicht laut Salam alaikum sagen. Und wenn er Salam alaikum sagt, dann sagst du auch nicht laut wa alaikum salam. Während Freitags Predigt sagst du nicht Salam alaikum wa alaikum salam. Weil wenn wir alle hier sitzen und jeder wird den Salam erwidern und der andere Salam gibt, dann werden die Leute nicht mehr verstehen, was der Imam sagt. Deshalb das ist Ausnahme hier. Wie die Ausnahme mit Boykott eines Moslems oder Ausnahme, dass man einem Mubtada oder einem schlechten Muslim keinen Salam gibt, damit er das versteht. Aber wenn der schlecht macht und alle Leute kommen und die umarmen ihn und ja, ach ja, gut, und Salamu alaikum, und besuchen ihn. Und also, natürlich, der wird sagen, ich bin richtig und die anderen sind falsch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Amma al-haqq al-thani, fahu iyadatu al-marid. Iza marida, fa ya'uduhu, أن يزوره فيذكره ويذكره إخوانه إذا مرض المسلم يذكره بالتوبة ويوصه بالخير وكثرة الذكر والاستغفار وقراءة القرآن وعيادة المريض لها آداب في ديننا وليس كما يظن البعض وهي فرض كفاية أولا وليست فرضا على الأعيان يعني ليس لا يجب على كل مسلم أن يزور المريض وإنما على بعض المسلمين أن يزوروا المريض وسبحان الله في ديننا زيارة المريض أجرها عظيم وتجد أن الكثير من المسلمين لا يطبق عيادة المريض وأما عند غيرنا فيستغلون هذا الأمر للدعوة إلى ضلالهم وباطلهم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آداب زيارة المريض أن لا تكون طويلة وأن لا تكون في حالة نومه وأكله وشرابه وأن يؤنسه وليس وأن يعطيه أملا وليس إذا يقول خلاص أنت حتموت أكيد خلاص خلاص انسى يلا فثم بارك الله فيكم لا يكثر الكلام عنده وتكون زيارة قصيرة ولا يطيل عند المريض وإنما أن يأتيه صباحا مثلا أو مساء أو في أي وقت بحيث يكون يفهم هذه المسألة مثلا ويستطيع أن يعطيه بعض النصائح إذا كان يعلم كيف يصلي كيف يفعل إلى غيره ذلك. وأخوة، زيارة المريض فيها أجر عظيم، حتى يسن أن يذهب إلى بلد آخر وأن يسافر لزيارة المريض، لا بأس بذلك. وثم بارك الله فيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الذي يعود مريضا في الصباح، يعني من يومه، الله سبحانه وتعالى يجعل 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، ومن زاره من مسائه عاده من مسائه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. ليس للمريض وإنما للزائر، وزائر المريض في روضة من رياض الجنة ويأكل من الجنة طالما هو في غرفة من غرفات الجنة، طالما هو في زيارة المريض. لذلك أجر زيارة المريض عظيم، وطبعا يقول له بعض الكلام الطيب ويدعو له بالشفاء، ويقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلى غير ذلك من الدعاء. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. زويتنس، das ist besuchen, ihn besuchen, wenn dein Bruder krank wird, dann besuchst du ihn. Und besuchen eines Kranken ist eine Pflicht für die Gemeinschaft, nicht für jede Person, für die Gemeinschaft. Wenn einige das machen, dann brauchen die anderen das nicht. Und in unserer Religion, besuchen eines Kranken ist mit großem Lohn verbunden. Weil der Prophet Muhammad sallam sagte, wenn man einen Kranken besucht am Tag, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala 70.000 Engel für diese Person um Hilfe, um Verzeihung und Vergebung für ihn bitten lassen. Das bedeutet, wenn du jemanden am Tag besuchst, der krank ist, dann werden 70.000 Engel für dich Bittgebet machen bis Abend. Und wenn du das am Abend machst, dann bis früh werden 70.000 Engel für dich Bittgebet machen. Und du bist so in einem Garten vom Paradiesgarten, solange du einen Kranken besuchst. Deshalb, Krankenbesuch ist sehr wichtig in unserer Religion. Subhanallah. In unserer Religion ist wichtig, aber die Muslime, die machen das nicht. Aber bei den anderen, die nutzen das aus, um sozusagen Da'wa und um Da'wa zu machen oder um einzuladen für das Talal, was sie haben. Möge Allah uns bewahren. Und wenn man bei einem Kranken ist, dann sollte man nicht lang bleiben. Nicht lang bleiben. Mit ihm gut reden, ihn erinnern, dass man ihm keine Angst macht, dass man nicht ihn besucht, während er isst oder trinkt oder während der Kranke schlafen will. Sollte kurz sein. Gute Wörter sagen. Nicht, dass man zu ihm sagt: Ja, sowieso, du wirst sterben, mach dir keinen Kopf. Du wirst sowieso sterben. Uff, warum ist dein Gesicht so? Dann er als krank, der bekommt mehr Angst. So sollte man ihm sagen: Allah subhanahu wa ta'ala macht das, das ist gut für dich, inshallah, du wirst. Und so was, da macht man ihm Bittgebet, erinnert ihn, dass er Allah um Verzeihung und Vergebung bittet, dass er seine Zeit nutzt. Man fragt ihn, ob er etwas braucht und so weiter. Und er sollte kurz sein. Kurz. Nicht 5 und 6 und 7 Stunden bei einem Kranken bleiben im Krankenhaus. Es gibt manche auch, die sich schämen, zu sagen: Gebe. Deshalb soll man aufpassen, barakallahu fikum. Und natürlich, man sollte auch dem Patienten oder dem Kranken sagen: Nimm deine Medikamente, vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Krankheit ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Mach dir keine Sorgen und so weiter. Und dann machst du für ihn auch Bittgebet. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns Bittgebete beigebracht, was wir sagen, wenn wir einen Kranken besuchen. Und noch dazu, was wichtig ist: Man darf reisen, um einen Kranken zu besuchen. Reisen. Und auf der Reise auch kurz das Gebet und schiebst die Gebete zusammen. Obwohl du nur einen Kranken besuchen willst. Was willst du mehr? 70.000 Engel, die machen für dich das Gebet. Du bist im Paradiesgarten, solange du einen Kranken besuchst. Das ist ein Weg ins Paradies. So, Da sollte man das nicht so leichtsinnig werden oder das leicht nehmen, sondern das ist eine große Sache. Drittens, وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَتَشْيِيعُ الْجَنَازَةِ. لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان والقيراط سئل عنه قال مثل الجبلين العظيمين وفي رواية أصغرهما مثل أحد أصغرهما مثل أحد. فلذلك عبد الله بن عمر رضي الله عليه لما وصله هذا الأمر نفض بيديه هكذا وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. كان ابن عمر يصلي على الجنازة ويذهب، ما كان يشهدها حتى تدفن. فقيل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قال ما سمعت هذا؟ قال أرسلوا إلى عائشة فاسألوها رضي الله عليه. فأرسلوا إلى عائشة فسألوها فقالت نعم. فقال كم لقد فرطنا في قراريط كثيرة. سبحان الله. والذي يتبع جنازة الميت، الذي يتبع جنازة الميت بارك الله فيكم، عليه أن يكون خاشعا مفكرا في مآله وحاله، مفكرا في نفسه، ويفكر أن هذا الإنسان الآن يحمل على العناق وسيوضع في القبر، وهذا القبر ما في معه أحد، وينتقل هذا الإنسان من ملاعبة الجواري والصبيان والنساء إلى ملاقات الذل والهوان في القبر، يكون مع في القبر مع الديدان، ويكون مع التراب، مع أنه كان يتنعم بالطعام والشراب. لكن يفكر الإنسان في نفسه ويمشي أمام الجنازة أو بجانبها يمينها أو شمالها أو خلفها ولا يتكلم، لا يتكلم. أما هذا الذي نراه لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله والله أكبر الله لا إله إلا الله، هذا كله من البدع، هذا كله من البدع. وهذا وحد الله. لا، في بعض البلاد يصير يدور في النعش، يدور في الجنازة، يقول تريد ترجع إلى بيتها، فنسأل الله السلام. مع أنه هذا الكلام أن الجنازة تريد ترجع إلى بيتها يا أخوة، هذا فيه طبعا ما فيه خير للجنازة، لأن الجنازة إذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإذا كانت طالحة قالت أخروني أخروني، فنسأل الله السلام. ولكن الجهل يفعل أكثر بصاحبه ثم يبقى معه حتى يدفن، وبعد الدفن استغفر له، صلي الجنازة عليه. هذا بارك الله فيكم. أما إذا كان من أهل الضلال وأهل البدع وأهل المعاصي فلا يشارك في هذا الأمر العلماء والدعاة وأهل الخير، وإنما يترك هذا الأمر لعوام الناس أو لأهل هذا الميت. أما في بلد مثل ألمانيا فنسأل الله العافية والسلامة، فخار يكسر بعضه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله بارك الله فيكم. دم Begräbnis, Zug zu begleiten und sein Bruder sozusagen beim Begräbnis mit, dass man mit ihm ist. Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallam sagte, wer das Leichnamgebet mitmacht, bekommt ein Qirat. Qirat. Und wer Leichnamgebet mitmacht und dann Begräbnis mit verfolgt, bis es zu Ende ist, dann bekommt zweimal Qirat. Der wurde, was ist Qirat, O Prophet, Qiratan, zweimal? Der hat gesagt, das sind zwei große Berge von Hasanat. Der kleinere Berg ist wie Uhud. Wie Uhud. So große Berge von Hasanat, zwei bekommt man, wenn man das macht. Zwei. Das wird Leichnamgebet und Begräbniszug, bis der Verstorbene begraben worden ist. Abdullah ibn Amr ibn Umar. Er hat immer das Leichnamgebet gebetet und ist weg. Er hat nicht die Janaza mitverfolgt, bis das Begräbnis, bis das begraben wird. Jemand hat ihm gesagt, warum machst du das? Der hat gesagt, ja, das ist so. Der hat ihm gesagt, aber der Prophet hat gesagt, wenn man das verfolgt, bis man den Verstorbenen begraben hat. Der hat gesagt, ich habe das vom Propheten gehört. Der hat gesagt, schick zu Aisha, radhiallahu anha, fragt sie. Und dann, dann war er in der Moschee und er war in Besorgnis, dass wir nicht, ob das stimmt. Dann kam Mann und er hat ihm gesagt, ja, der Prophet hat gesagt, wenn man Leichnamgebet macht und natürlich auch beim Begräbnis ist, dann warum es war ich Qirat. Dann hat er gesagt, wie viele Qirat haben wir verloren? Wie viel Qirat haben wir verloren? Deshalb, man sollte sich immer überlegen, wir werden sterben und wir brauchen diese Hasanat am letzten Tag. Und wenn man im Begräbniszug ist, das ist Leichnamzug, dann macht man das Gebet mit. Und da sollte man sich überlegen, ich werde auch eines Tages sterben. Und ich werde so sein, wie diese Person jetzt. Und wenn man im Leichnamzug läuft oder mitgeht, dann sollte man viel denken, nicht viel reden, nicht lachen, nicht Zigaretten rauchen und nicht diese Art laut zu werden, la ilaha illallah, la ilaha, und springen und ich weiß nicht was und so. Das ist alles barakallahu fikum, oder hier schießen oder Kanonen, das ist alles Bid'a, weil iyad billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, sollte man nicht machen. Wenn du in Begräbniszug bist, dann sollst du dich überlegen, du sollst leise sein. Du kannst vor, neben oder hinten dem Sarg laufen. Aber mach dir die ganze Zeit Überlegungen. Wie wird das sein, wenn ich auch jetzt sterbe? Und wer wird mich begraben? Deshalb, das Recht deines Bruders ist, dass du das machst. Weil wenn die Muslime das nicht machen, dann wer? Und hier, wir müssen aufpassen, wenn ein Muslim gut ist, dann sollte man sich beeilen, ihn zu begraben. Es gibt in manchen Ländern, die kommen und dann wollen sie den Sarg zurück nach Hause bringen. Die sagen, ja, der Verstorbene will zurück nach Hause. Der Verstorbene will zurück nach Hause. Das ist ein schlechtes Zeichen. Weil der Prophet Muhammad sallam sagte, wenn die Leiche gut ist, das heißt, wenn die Person, die gestorben ist, gut ist, dann sagt, geht schnell, schnell zum Grab, damit er, das Grab wird ein Paradies, vom Paradies gärten wird. Und wenn aber Leichnam nicht gut ist, dann sagt, zurück mit mir, zurück mit mir. Man sollte nicht viel hier laufen, ein bisschen schneller, nicht viel, nicht rennen, aber ein bisschen laufen, und nicht viel reden, und bis man bestattet hat, und da bleibt man mit. Und da nimmt man ein bisschen Erde aufs Grab und überlegt man sich. Und wenn man die Rede nach dem Begräbnis hört, dann sollte man sich Gedanken machen. Deshalb, das sind wichtige Sachen, wie ich schon gesagt habe. Der Prophet hat uns das erzählt, weil die wichtig sind. Wenn eine Person aber bekannt war für ihr Sünden, oder eine Person hat Selbstmord begangen. Oder eine Person war bekannt für Bid'a. Oder für schlechte Sachen, was er gemacht hat. Dann sollten nicht die Imame, die Ulama und sozusagen die guten Muslime, sie sollten an Begräbnis nicht teilnehmen. Sagen wir, ja, was ist mit Ajr? Ja, wenn das auch mit Ajr ist. Aber dass sie nicht teilnehmen, ist effektiver für die Muslime. Da muss man sich überlegt, aha. Die Imame und die Ulama und die guten Leute, die sind alle nicht da. Warum? Und man sagt, ja, schaut mal, diese Person war im Leben schlecht. Deshalb hat er verdient, dass die guten Leute nicht für ihn Bittgebet machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Aber hier in Deutschland natürlich ist es anders. Hier in Deutschland, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt einen Imam in einem Land, der hat ihm jemanden gebracht, der betet nicht und der hat Alkohol getrunken und der war schlecht. Der hat gesagt, ich bete nicht. Wir haben dem Imam ein großes Problem gemacht. Wieso? Allah, ich erinnere mich hier bei uns in Leipzig. Einmal bin ich nach unten gekommen am Freitag und ich wollte Khutbah machen. Und dann kommt einer, der hat gesagt, Sheikh, Sheikh. Und so einer, sein Geruch ist Alkohol und Rauchen und der hat so eine dicke Kette hier und sowas. Ja, Latif, A'udhu Billah, eklig, ekelhaft. Auf jeden Fall. Und seine Haare, ich weiß nicht, und so seine Zähne von Drogen oder von Rauchen, wie sie waren. Wenn mir sagt, Sheikh, wir haben jemanden, der ist gestorben und wir wollen Geld für ihn sammeln, damit wir ihn begraben. Ich habe gesagt, wer ist diese Person? Der hat gesagt, hier vor 3, 4 Tagen oder vor einer Woche. Ich habe gesagt, du meinst die Person, die vom Blitz erschlagen worden ist? Er sagt, ja. Ich habe gesagt, nein. Wir machen das nicht. Er hat gesagt, kommst du, wischst du ihn, machst du Gebet? Ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht. Wisst ihr, was mit dieser Person war? Der war und er hat gesagt, mit den Gruftis. Mit den Gruftis war er. Wal-Iyadu Billah. Gruftis, die schwarz, sich als war, diese Teufel. Viele von ihnen, die beten Teufel an. Der war mit ihnen, der hat Drogen verkauft dort. Und der hat sich auch so angezogen wie sie. Der kauft ihnen Drogen und Tabletten. Und subhanallah, die waren vielleicht 30.000 hier. Und von diesen 30.000 hat der Blitz ihn getroffen. Blitz von oben. Allah subhanahu wa ta'ala, von oben. Von diesen 30.000 Menschen. Nur er. Das war vor 3 Jahren, 4 Jahren vielleicht. Möge Allah uns bewahren. Deshalb bei solchen Themen, soll ich sagen, ja, du bist gut? Was gut? Mit Teufel, Anbeter, Drogen und vom Blitz erschlagen. Mach das. Dann hat man gesagt, ja, der Sheikh ist nicht gut. Ist mir egal, sag bis zum letzten Tag, ich bin nicht gut. Aber Allah, derjenige, der Allah versteht, der macht niemals ein Gebet für so eine Person. A'udhu Billah. So aufpassen, Barakallahu fikum. Für diese Leute, die schlecht sind und die bekannt sind. Deshalb, das war bekannt. Der Prophet Muhammad Sallam, sie haben ihn jemanden gebracht, der hat geklaut. Der Prophet hat gesagt, ich mache keinen Leichnam, bitte. Mach ich. Weil er geklaut hat. Mach selber. Ich nicht. Deshalb von hier haben das die Gelehrten gesagt. Al-Haqq al-Rabi' Ijabatu al-Da'wa. إجابته الدعوة فإجابة الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء إذا كان الداعي انتبه مسلما ولم يكن مجاهرا بالمعصية ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتها ولا تجب في دعوة العرس أما إذا عينه فلا بأس أما إذا كان الداعي غير مسلم فلا تجب أصلا إذا دعاك لأنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك أخوك فأجيبه أما إذا كان مجاهرا بالمعصية فكذلك ليست بواجبة أما إذا كان من أهل الخير والفضل وكنت تستطيع أن تذهب وما في مشقة عليك فأجب يعني دعاك أخوك وهو من أهل الخير والفضل وأنت تستطيع فأجب أما إذا ما كنت تستطيع كنت مشغول كان عندك شيء آخر فليس بواجب عليك الإجابة أما إذا كان في الدعوة منكر فلا يجوز أصلا وإذا كنت تعلم أنها في هذه الدعوة ضرر عليك أو على المسلمين فلا يجوز أصلا أن تجيب الدعوة وهذا واضح عند أهل العلم Barakallahu fikum. Viertens, wenn dein Bruder dich einlädt, dann nimmst du an. Nimmst du an und gehst du. Dein Bruder, der Muslim ist, der gut ist, der Allah fürchtet, wenn er dich einlädt zu etwas, zum Essen zum Beispiel, und dabei gibt es kein Haram, dabei gibt es nichts Schlechtes, und dabei gibt es kein Fitna und nicht etwas, was für dich oder für die anderen schlecht ist, dann sollst du annehmen. Aber wenn dabei Haram ist, Alkohol zum Beispiel oder etwas Haram oder die Leute, die machen Riba und Namima und sowas, dann nehme ich an. Wenn Nicht-Muslim dich einlädt, dann ist es sowieso nicht Pflicht, das anzunehmen, diese Einladung. Und wenn ein Muslim gut ist und der lädt dich ein, dann versuch mal zu machen, solange du nicht beschäftigt bist, solange du Zeit hast. Aber wenn du das nicht schaffst, nicht kannst, dann brauchst du nicht. Dann brauchst du in diesem Zusammenhang nicht. Und aufpassen nochmal, Barakallahu fikum. Aufpassen nochmal. Jemand lädt dich ein und du weißt, dort zum Beispiel, es wird Haram gemacht. Es wird Riga getrieben, hinter dem Rücken von den anderen gesprochen. Dass diese Einladung ist nicht dafür, dass man nur isst und trinkt, sondern es gibt andere Hintergründe. Dann sollst du nicht annehmen, weil die Annahme hier schlimmer ist, als das zu verlassen. Und wenn aber die Einladung von einem guten Muslim ist, und du hast Zeit, dann kannst du annehmen. Wallahu ta'ala, ala, wa ala. Wie ist das, wenn jemand dich einlädt und es gibt dort etwas, was schlecht ist, aber du kannst das ändern, dann hier nimmst du an. Zum Beispiel, du sagst, fürchtet Allah, das geht nicht, was ihr macht und das so weiter. Das geht in diesem Sinne, Wallahu ta'ala, ala. Fünftens, Al-Haqq al-Khamis, Al-Haqq al-Khamis, Tashmit al-Atis. تشميت العاطس هو أن يقال له يرحمك الله هذا معناه التشميت أن يقال له يرحمك الله فإذا بشرط إذا حمد الله يعني هلا إذا عطس وما عملش ما تقول له شيء تنتظر فإذا قال الحمد لله قل له يرحمك الله فيرد العاطس يهديك الله أو يهديكم الله ويصلح بالكم وتشميت العاطس اختلف فيها هل هو فرض عين أو فرض كفاية يعني هل يكفي واحد إذا شمته عن الجماعة أم لابد لكل واحد بعض العلماء يرى أن تشميت العاطس واجب على الأعيان كل واحد إلا في جمعة وبعضهم يرى أنه فرض كفاية أنه فرض كفاية فإذا قام به البعض كفى والذين يقولون بأنه فرض عين يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله أما إذا ما قال الحمد لله فلا تقول له شيء والتشميت مقيد بثلاث مرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم شمت عاطسا وفي الرابعة قال له صلى الله عليه وسلم عافاك الله أنت مسكوم أنت مسكوم وبعض العامة إذا قال يرحمك الله يقول له يهدينا ويهديك الله فهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح فهذه بارك الله فيكم بالنسبة لتشميت العاطس أما إذا عطس نصراني أو يهودي وقال يرحمك الله وقال الحمد لله ماذا تقول له يهديك الله يهديكم الله لأن النصارى كانوا اليهود كانوا يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتعاطسون عند حتى يقول لهم يرحمكم الله يدعو لهم فما كان يقول لهم يهديكم الله بارك الله فيكم فيمتنس wenn ein Muslim wenn ein Muslim سيأتيك الجواب wenn ein Muslim und sagt الحمد لله dann sagst du ihm يرحمك الله Wenn er Alhamdulillah sagt, aber wenn er gar nichts sagt, dann sagst du nicht. Hier zum Beispiel, wenn die Leute niesen, dann sagt man Gesundheit. Brauchst du auch nicht. Brauchst du auch nicht. Du kannst sagen Gesundheit, aber du brauchst nicht. Aber wenn ein Muslim sagt Alhamdulillah, dann sagst du ihm Yarhamukallah. Und das sind dreimal. Zum Beispiel, der niest, hat sie, Alhamdulillah, geantwortet, يهديك الله ويصلح بالك أو يهديكم الله ويصلح بالك. Zweimal, dreimal. Nach dem dritten Mal, du sagst ihm, عافاك الله, du bist krank. Oder du hast Schnupfen. Dreimal. Möge Allah dir gesund krank. So ist das, barakallahu fikum, was man macht. Und das Ganze ist, das Ganze ist verbunden. Das Ganze ist verbunden mit dieser Bedingung, dass die Person sagt, Yarhamukallah. Dass er sagt, Alhamdulillah. Der Nisa. Wenn er nicht sagt, dann sagst du nicht. Weil der Prophet sagte, wenn, sallallahu alaihi wa sallam, wenn er niest und sagt Alhamdulillah, dann sagst du ihm Yarhamukallah. Das heißt, wenn er nicht sagt Alhamdulillah, dann sagst du gar nicht. Dazu barakallahu fikum. Etwas ist wichtig dabei, und zwar derjenige, der niest, was erwidert er? Der sagt nicht Yahdina wa Yahdikumullah, sondern der sagt Yahdikumullah wa yuslih balakum. Das ist richtig. So hat uns der Prophet Muhammad sallam beigebracht. Und deshalb der Sahabi, der war neben ihm ein Mann. Und dieser Mann, jemand hat genießt. Der hat gesagt, Alhamdulillah, der Mann hat ihm Bittgebet gemacht. Der hat ihm gesagt, das ist gut, Bittgebet für ihn zu machen. Aber der Prophet hat uns was anderes beigebracht. Er hat uns so beigebracht, wenn jemand niest und er sagt, Alhamdulillah, dann sagen wir, Yarhamukallah. Die Gelehrten des Islam haben zwei Ansichten bezüglich diese Sache. Wenn jemand niest und sagt, Alhamdulillah, sagt man, Yarhamukallah, ist das Pflicht für jeden oder Pflicht für die Gruppe? Einige Gelehrten sagen, Pflicht für die Gemeinschaft. Also wenn einer sagt, dann brauchen die anderen nicht. Und einige Gelehrten sagen, das ist für jeden, außer jetzt beim Freitaggebet. Nicht jetzt am Freitaggebet, zum Beispiel einer sagt, Atzi, dann sagt Alhamdulillah, dann sagen alle, Yarhamukallah, oder im Gebet. Oder im Gebet. Und das passierte. Ein Sahabi war im Gebet und jemand hat genießt, der hat ihm gesagt, Yarhamukallah. Im Gebet. Die Sahabi haben auf ihre Schenkel, so Oberschenkel, die haben getippt sozusagen. Der hat gesagt, was ist los mit euch? Im Gebet. Was ist los? Warum guckt ihr mich so an? Der hat gesagt, nach dem Gebet, der Prophet Muhammad sallam hat mich angeschaut, hat mir gesagt, das Gebet ist nicht dafür da, dass du sprichst wie die Leute normal, sondern das Gebet ist dafür da, dass man Allah erwähnt, dass man Subhanallah sagt, Alhamdulillah sagt. Und der Sahabi sagt, bei Allah, der hat mich nicht geschlagen, der hat mich nicht komisch angeschaut. Ja? Subhanallah. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang. Wenn jemand sagt, Alhamdulillah, dann sagst du ihm, Yarhamukallah. Sagt er das nicht, dann brauchst du auch ihm das nicht zu sagen. Und dreimal maximal, weil das Hadith klar ist. Ein Mann hat dreimal das gemacht, der Prophet Muhammad sallam sagt ihm, Afakallah. Dann, barakallahu fikum, zuletzt bleibt das sechste und ihr وإذا استنصحك فانصح له. Wenn er dich um Rat fragt, dann gib ihm Rat. Wenn er dich um Rat fragt, dann gib ihm Rat. Das heißt, wenn ein إذا أتاك المسلم وطلب منك النصيحة فانصحه نصيحة مخلص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على النصح لكل مسلم. فإذا كان إنسان يعلم شيء فينصح لأخيه، والنصيحة واجبة إذا استنصح. بارك الله فيكم. Zuletzt, wenn ein Muslim dich um Rat schlägt, bittet und du kannst ihm beraten und du kannst ihm Ratschlag, kannst du mir empfehlen. Wenn du kannst, dann bitte. Aber wenn du nicht kannst, sagst du Allahu alam, ich weiß nicht. Es ist kein Problem. Das ist Barakallahu fikum, die 6 Pflichten, die wir in diesem Hadith haben. Wallahu ta'ala ala. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج وفي متفق عليه وفي رواية وإنشاد الضالة في السبع الأول المياثر بياء مثنى قبل الألف وثاء مثلثة بعدها وهي جمع ميثرة وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره ويجعل في السروج وكور البعير يجلس عليه الراكب والقسي بفتح القاف وكسر السين هي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين وإنشاد الضالة أي تعريفها تعريفها. أما بارك الله فيكم الحقوق الأولى فأكلها أمر المريض تكلمنا عليه، اتباع الجنازة تكلمنا، تشميت العاطس تكلمنا عليه، إجابة الداعي تكلمنا عليه، إفشاء السلام تكلمنا عليه، بقي إبرار المقسم ونصر المظلوم، وما نصر المظلوم فواضح تكلمنا عليه في الحديث السابق، انصر أخاك ظالما أو مظلوما من حديث أنس رضي الله عليه، قالوا ننصره، قال يا رسول الله أنصره مظلوما ولكن كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره، تمنعه من أن يظلم، وليس أنه يظلم وتذهب تقول له افعل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أعوذ بالله، إنما إذا ظلم تمنعه من الظلم، تقول له اتق الله هذا ما يجوز الذي تفعله، وتمنعه من أن يظلم أكثر وأن يتمادى في المعصية. وأما بارك الله فيكم إبرار القسم، يعني إذا قسم أقسم عليك أخوك بشيء فبره ووافقه على ما أقسم عليه، يعني إذا قال والله لا تفعلن كذا فافعل ذلك، وهذا يكون من إبرار القسم، ولكن الإنسان يجب عليه أن ما يفعل هذا، يعني ينتبه من القسم دائما في هذه الأمور بارك الله فيكم. فكل واحد يأتي يقول له علي الطلاق أو علي كذا أو علي كذا، هذا كله لا يجوز ولا تتخذ عادة، كل شوي والله لا أفعل، والله لا أقول، والله لا أفعل كذا كذا كذا. ثم بارك الله فيكم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن خواتيم أو تختم بالذهب، يعني خاتم الذهب بالنسبة للرجال، واختلف أهل العلم بالنسبة للمرأة في الذهب المحلق، منهم من يرى أن المرأة كذلك لا يجوز لها أن تلبس ذهبا محلقا. ونهانا صلى الله عليه وسلم عن شرب بالفضة، يا أخوة من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنه يجرجر جهنم في بطنه والعياذ بالله، فلا يجوز الإنسان أن يأكل في آنية الذهب أو الفضة أو بهذه أمور ذهب وفضة مثل الملاعق وهذه كلها ما يجوز، ومن فعل ذلك فإنه يأكل نار والعياذ بالله. وعن المياثر وعن المياثر الحمر. الحمر يا أخوة هي مخدات، توضع فوق البعير، وتكون حمراء. وأما القسي فهي ثياب، هذه ثياب من حرير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير الغليظ، نهى عنها، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن لبس عن لبس الحرير والاستبرق والديباج. الحرير، الاستبرق، الديباج هي أنواع من اللباس، يعني من القماش، وكلها فيها حرير، إما يكون حرير غليظ أو يكون حرير رقيق. وإنشاء الضالة، ما معنى إنشاء الضالة؟ أنه يأتي المسجد ويقول مثلا يا أخوة أنا ضاع لي كذا كذا كذا، فمن عنده هذا الأمر؟ أو أنا ضيعت كذا وكذا وكذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم أحدا ينشد ضالته أو ضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك، يعني لا رجعها الله لك. عليكم السلام. فهذه فهذا الكتاب الأول من رياض الصالحين انتهى بفضل الله وتعالى علينا. بارك الله فيكم. أبو عمارة البراء بن عازب sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns sieben Dinge zu pflichtigen Dinge verboten. Er schrieb uns vor, die Kranken zu besuchen, einem Begräbniszug zu folgen, jemanden, der niest, mit den Worten Yarhamukallah zu erwidern, Gelübde zu erfüllen, den Unterdrückten und den Friedensgruß zu verbreiten. Er verbot uns, goldene Ringe zu tragen, aus silbernen Bechern oder Tellern, in silbernen Bechern oder auf rohseiden gepflasterten Sätteln zu sitzen, seidene, halbseidene, aus Brokat oder aus Seidenbrokat gefertigte Kleidung zu tragen. In einer anderen Version steht auch, dass man kein Mithilfe in der Moschee sucht oder kein Mithilfe in der Moschee zu suchen, wenn man etwas verloren hat. Und dass man zu den Leuten kommt und sagt: Ja Leute, ich habe das verloren in der Moschee. Das darf man nicht. Barakallahu fikum. Krankenbesuchen haben wir erklärt, Begräbniszug haben wir erklärt, Yarhamukallah bei wenn jemand nies haben wir erklärt, Einladung anzunehmen haben wir erklärt, Friedensgruß zu verbreiten haben wir erklärt. Dann bleiben noch zwei. Wenn jemand schwört, dann machst du, was er geschworen hat. Es wird jemand kommen zu dir und sagt: Bei Allah, du nimmst das. Oder bei Allah, du machst das. Das machst du für deinen Bruder. Aber da darf man nicht übertreiben in diesem Zusammenhang. Man darf kein Haram machen, zum Beispiel sagt: Bei Allah, ich lasse mich von meiner Frau scheiden, wenn du das nicht machst. Das darf man nicht tun. Zweitens, Barakallahu fikum, Unterdrückten zu helfen. Der Prophet sagte: Hilfe deinem Bruder, wenn er im Recht ist oder Unrecht. Da hat man gesagt: Wenn er im Recht ist, ja, aber Unrecht. Der Prophet sagte, dass du ihn verhinderst, das Unrechte zu tun. Nicht, dass man jemand sieht, der macht Unrecht, sagt man: Ja, gut, mach weiter. A'udhu billah. So was haben wir nicht im Islam. Da muss man aufpassen. Nicht, dass man dieses Hadith falsch versteht. Sag mal, ja, hauptsächlich Muslim, denn egal. Nein. Wir sind für die Gerechtigkeit und gegen Ungerechtigkeit. Dann hat der Prophet Muhammad sallam verboten, goldene Ringe zu tragen. Das ist für Männer. Und es gibt manche Gelehrten, wie Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, der sagt, auch für Frauen. Gold in Ringform, auch für Frauen nicht. Zweitens, silbernen Tellern und Gefäßen, Bechern zu trinken, zu essen. Das darfst du nicht. Auch silbernen Besteck zu benutzen beim Essen, beim Trinken, darfst du nicht. Und derjenige, der das macht, der nimmt Feuer in seinen Bauch. Drittens, früher haben sie Sättel gemacht und die haben das wie diese Sattel für die Tiere gemacht und die haben das aus Rot gemacht und aus verschiedenen Stoffen wie Seide dabei und sowas. Der Prophet hat das verboten. Viertens, Seide, Bekleidung für die Männer. Oder Halbseide. Oder Brokat aus Seide, aus anderen, sage ich jetzt, es gibt dünne Seide und dicke Seide. Das Ganze darf man nicht. Und zuletzt, man darf nicht etwas Verlorenes in der Moschee zu suchen. Indem man geht in die Moschee und sagt, Leute, ich habe etwas verloren, wer hat das gefunden? Das geht nicht in der Moschee. Weil die Moscheen nicht dafür da sind, damit man das, was man verloren hat, auf der Straße zu suchen in der Moschee. Und leider, heutzutage, wenn jemand etwas verliert, dann kommen sie zur Moschee und die sprechen mit Lautsprecher, ja man, das verloren, das verloren. Der Prophet sagte, wenn jemand in die Moschee kommt und er sucht nach etwas, dann sagt ihr, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir das nicht zurückgeben. Weil die Moschee nicht dafür da, um solche Themen zu, sage ich jetzt, um nach verlorenen Dingen zu suchen. Die Moschee ist dafür da, damit von Allah, damit Allah angebetet wird, damit von Allah erwähnt wird, damit man Ruhe findet. Und nicht, weil Iyadu Billah, dass die Moschee wie Markt oder Bazar wird. Wie die meisten Moscheen heute in unserer Zeit, die sind leider Kantinen geworden oder Märkte oder Bazare. Aber wo ist Moschee? Das ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Somit, barakallahu fik, haben wir das erste Buch von Riyad Salihin, diesen 27 Kapiteln, zu Ende geführt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Das wird insgesamt haben wir 244 Hadithe erklärt. Erstmal. Und dann geht es weiter, bi'idhni ta'ala, mit den anderen Kapiteln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam festigen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am. Wenn ein Muslim, der Alkohol trinkt, ist er krank. Sollte man auch besuchen? Wenn du bei ihm bist, der trinkt Alkohol oder ist Alkoholiker und du bist bei ihm, du sagst ihm ein paar gute Wörter, das geht schon. Weil wir auch jemanden besuchen können, der nicht Muslim ist. Du kannst auch nicht Muslim besuchen, kein Problem. Aber du sagst ihm ein paar Wörter, die gut sind. Nicht, dass du ihm sagst, gut, dass du Alkohol trinkst, sondern man sollte sich Gedanken machen, das Leben ist kurz, man sollte Tauba zeigen, Allah um Verzeihung und Vergebung bitten. Keine Tee, alle Gesundheit. Kolla, danke. Wenn man etwas in der Moschee verloren hat, darf man auch nachfragen? Nein, du darfst nicht nachfragen in der Moschee. Du darfst nicht stehen, Leute, ich habe meine Uhr oder mein Telefon verloren. Wer hat das gefunden, darfst du nicht in der Moschee. Auch ruhig, das geht nicht. Nein. Nein. Aber wenn du nach etwas fragst, zum Beispiel, das war neben dir, sagst du ihm, das war hier. Also gefunden, das ist kein Problem. Aber nicht, dass man aufsteht und sagt den Leuten, ich habe das und jenes verloren. Dürfen auch Frauen, die Gold tragen, also ist das auch Haram? Frauen dürfen Gold tragen, ist kein Problem. Ich habe nur gesagt, es gibt Gelehrten, die sagen, es gibt, dies ist auch für Frauen verboten. Das ist eine Meinung von Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Das ist die Sache. Der letzte Thema. Wie sieht das mit dem Hasanat aus, wenn ich nach Totengebet noch einen klugen Bruder besuche? Wie noch das von Allah? Du wirst das bekommen für Hasanat und das bekommen für Hasanat. Das hat Hasanat. Ist das besonders erstrebenswert? Das ist ein Hadith, wer diese vier Sachen zusammen macht, dann inshallah bekommt er das Paradies. Totengebet und Totenbegräbnis, dann Krankenbesuch, Speisen von einem Armen und Fasten für Allah subhanahu wa ta'ala. Wer diese vier zusammen macht, wie Abu Bakr radhiyallahu alayhi, dann bekommt er das Paradies bei Ibn Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilik. Bitte, Schwestern im Internet, inshallah, das ist schon gut so. Und bitte, ta'ala, wir treffen uns morgen nochmal zum Unterricht von Subul Salam. Wir machen weiter vom Buch der Heirat. Heute komme ich nicht mehr. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Salam alaikum.